Plattform 4. Hören Teil 3. Telefonansagen verstehen. Aufgabe 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Hallo Hannes, Marco spricht. Wir treffen uns heute nicht im Strandcafé am Marktplatz. Es regnet. Wir treffen uns im Café beim Park. Also dann, bis um 8 am Abend. Marco. Hallo Hannes, Marco spricht. Wir treffen uns heute nicht im Strandcafé am Marktplatz. Es regnet. Wir treffen uns im Café beim Park. Also dann, bis um 8 am Abend. Marco.